Politische Satire steht immer in der Opposition. Es ist das der Grund, weshalb es bis auf den heutigen Tag kein konservatives Witzblatt von Rang gibt und kein regierungstreues. Nicht etwa, weil die Herren keinen Humor hätten oder keinen Witz. Den hat keine Klasse gepachtet. Aber die kann ihn am wenigsten haben, die auf die Erhaltung des Bestehenden aus ist, die die Autorität und den Respekt mit hehrem Räuspern und hochgezogenen Augenbrauen zu schützen bestrebt ist. Der politische Witz ist ein respektloser Lausejunge. Kurt Tucholsky. Winter im Nimmensland. Willkommen im Niemandsland. Es ist Samstag, der 17. Januar 2014. Und ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Das neue Bab-Album, das Märchen vom gezogenen Stecker, liegt uns vor, kreist hier auf den Plattentellern von Niemandsland, zwei Silberscheiben mit 30 wunderbaren Songs. Wolfgang Niedeckens Bab im Niemandsland. Jo. Viel zu viel Gedanke, Schädel explodiert, Überdosis Bilder. Überinformiert, Lüge und Tabelle, Horror schwarz und wies, Werbespots und Terror, bis du nichts mehr siehst. Fast Food für ihr Hirne, Zinkstar steht parat, nur den Illusionen, Sinnen, Drachenblut gebracht. Ölteppich ob Nerven, Gewisse im Kreuzfeuer, im Overkill der Zweifel ratlos, wie narkotisiert. Du irrst an wie ein Ameis, durch Glas, Beton und Stahl. Wer hier nicht drin auftritt, ist für mich nicht normal. Wenn Tränen rückwärts fließen, wenn Käfer mich stört, dann werde mir die Monster, die die Ignoranz gebiert. Komm Mädchen, rutsch näher zu mir. Nimm mir die Angst, dass ich mich in all dem Wahnsinn verliere. Ich mich in alle Wahnsinn verliert. Ja, wunderschönes Thema. Das Märchen vom gezogenen Stecker. Der Song Näher zu mir, näher zu mir von Wolfgang Niedecken. Kölschrock auf Amerikaner. Als Wegzehrung umschreibt Wolfgang Niedecken die vorliegende Songkollektion. Quasi als Futter für die Wartezeit bis zum 40-jährigen BAP-Jubiläum, das 2016 ansteht. Der Park im Grand Hotel. Gleich 30 Live-Tracks aus drei Abenden in der Kölner Philharmonie bietet der Deutschrocker auf. Das birgt zwar die Gefahr der Übersättigung, doch die Entscheidung für eine abwechslungsreiche und akustische Umsetzung bewahrt vor dem Völlegefühl. Also nach und nach hören, beziehungsweise alles auf einmal hören, wie ihr wollt. Glockenklang, erwartungsvolles Raunen im Publikum, frenetischer Applaus. Als Opener präsentieren Niedecken und Co. No All Denne Jore. Intonation und Arrangement bleiben dezent melancholisch. Wie eine warme Decke hüllt der Sound den Zuhörer ein. Er putzt die Schuhe, charmant und lässig. Im Grand Hotel San Jose. Wer ob sich hält, St. Magdalena, wer leder schon, da bliede Pee. Der ganze Puma Quatsch ist irgendwann die Esse. Nur das Grand Hotel, das steht dann immer noch weh. Aber tschüss. In der Kritik wird hervorgehoben, dass das Lied für einen Moment besonders mit Dylanesken Mundharmonika-Passagen gefällt. Niedeckens großes Vorbild ist natürlich Bob Dylan. Das ist hier unverkennbar. Bob Dylan kombiniert natürlich mit den modernen Aufnahmetechniken und den Arrangements. Niedecken hatte ja sein vorletztes Album in den berühmten Woodstock-Studios aufgenommen in der Nähe von New York. Ich lese mal eine Kritik vor. Kölschrock auf Amerikaner, das Märchen vom gezogenen Stecker. Die Kritik ist von Arthur Schutz, der sagt, das Märchen vom gezogenen Stecker hebt sich wohltuend ab von so manch anderem Unplugged-Album. Denn im Gegensatz zu allzu spartanischen Umsetzungen setzt Niedecken auf bunte Vielfalt in den Arrangements, die die altbekannten Songs oft genug im neuen Licht erscheinen lassen. Das gelingt nicht zuletzt dank des hervorragenden Personals, das aus altgedienten BAP-Leuten sowie nicht mehr ganz so neuen Newbies besteht. Ich zähle mal gerade die Bandbesetzung auf dem Album. Da ist erstmal Werner Kopal am Bass, Michael Nass, Tasteninstrumente, Jürgen Zöller, Schlagzeug, Anne de Wolf, die spielt Geige, Bratsche, Cello, Posaune, Harmonium, Ulrich Rode, Saiteninstrumente, Pedalstil und Rani Knja. Die agieren zusammen überaus spielfreudig. Schmunzeln macht der Abschluss des ersten Konzertteils, wenn Niedeckens Bab sich für Alles, was ich zu jähen wör, Twist and Shout, an eben jenem letztgenannten Beatles-Klassiker versuchen, einfach nur schräg und schön. Don Michele, por favor. Local Loser mit dem Toupet, auch dies nach wieder kein Glück. Jod, wenn im Spiel nicht, halt in der Liebe, Grenze bekoks und verrückt. Auch Magdalena mit ihrer Krücke, mit Käse in ihrer Blechbrut wach. Ob einem Bein mit sie sich stumm blies auf der Socke, Longhorn Hotel so riesig, ja und Dach. Aber Schuhschein, wie wird mit jetzt Schuhschein? Hätten wir mich hier Schuhschein? Schuhschein's a right. Aber Schuhschein, Mama, wieso findet der Papa eigentlich Oleander blöd? Der Oleander blöd, die Uhr ist für mich stellt. Dach für Dach verjährt, bis man ihm ihn erzählt. Klatsch man im fahnen Meer, jähl himmelblauen Jöhn. Der Prinz wird aufgeführt, dort neue bis man krönt. Ich wünsch mir, du wirst hin. Du wirst hier bei mir, draußen in der Nacht, im Mäuerzinn. Ich wünsch mir, du wirst hier. Du hättest längst kapiert, wieso ich noch ein Seemord unbedingt. Was liegt da wie ein Schlang? Wo ist hier Streck in der Sonne? So harmlos wie sie kann. Sarah Sand ist blond. Komm, Wasser mir im Fluss. Der Sommer steht parat. Der überfüllte Bus. Denn Rissani ist mal. Ich wünsch mir, du wirst hier. Du wirst hier bei mir. Hier bei mir können's alles selber sein. Ich rief dir Klele. Schicke Zeit nur dir. Was jo Tobo. Bis ich es dir sehe. stand nun oben am Moor. Dort zwischen Fatima, wir selber auf der Spur. Bis demnächst, inshallah. Naja, so langsam gewinnt man einen Eindruck von diesem Album. Das Märchen vom gezogenen Stecker, oder auf Kölsch, das Märchen vom gezogenen Stecker. Wie gesagt, 30 Live-Tracks aus 3 Abenden in der Kölner Philharmonie. Vom, meines Wissens, vom August letzten Jahres. Das ist Wegzehrung für das 40-jährige BAP-Jubiläum. Die Band hatte ich gerade schon vorgestellt. Werner Kopal am Bass, Michael Naas Tasteninstrumente, Jürgen Zöller Schlagzeug, Anne de Wolf wieder mit dabei, Geige, Bratsche, Cello, Posaune, Harmonium, Ulrich Rode Saiteninstrumente, Pedal Steel und Rani Knja agieren überaus spielfreudig. Schmunzeln, hatten wir gesagt, ist der Abschluss des ersten Teils des Konzerts. Da singen sie nämlich Twist and Shout, den alten Beatles-Heuler auf Kölsch. Alles, was ich zu jähn wör. Also, schön schräg. Eine altgediente Nummer, wie verdammt lang her, verdeutlicht nicht nur im Titel die Zeit, die seit den ersten BAP-Höhepunkten verstrichen ist. Dennoch klingen die Songs nicht altbacken oder unangenehm aus der Zeit gefallen. Im Gegenteil. Eine Kristallnacht bleibt einfach nach wie vor beunruhigend aktuell. Das Augenmerk auf frisch eingespielte Arrangements lässt häufig vergessen, dass wir es hier mit einem Stück gewichtiger Deutsch-Rock-History zu tun haben. Eine Menge Folk, Singer-Songwriter und besonders Amerikaner-Einschübe färben die Tracks in einem internationalen, aber nie bemüht klingenden Anstrich. Niedecken selbst greint und nölt wie in besten Tagen. Der Schlaganfall scheint bestens überwunden. Die Abmischung des Albums lässt dazu Raum für die Reaktionen des Publikums. Ganz besonderer Höhepunkt dieses Albums werde ich am Schluss der Sendung spielen, aber ich verspreche schon mal, du kannst zaubere Winning Mam. Gänsehaut beim Zuhörer angesagt, wenn sich eine geradezu magische Atmosphäre zwischen Musikern und Besuchern entwickelt. Also, das Märchen vom gezogenen Stecker, Doppel-CD, gefällt der Niemandsland-Redaktion absolut gut. Wir lieben es, wir lieben diese Art von Rock. Das ist für uns die einzige Form von Heimatverbundenheit, die wir schätzen und lieben. Kölschrock. Da freut man sich auf das 40-jährige Jubiläum im nächsten Jahr. Jetlag, pausenlos, Sirene, Secondhand St. Marks, Motorjob und ich große Fähne. Weil ich jeden Augenblick noch weiß, so ja ohne Souvenir, auch wenn du entlang den Arme drehst von mir. Souvenirs sind nichts als Spuren, nasses Sand. Ja, alle die, die sich jetzt erst zugeschaltet haben, noch einmal einen herzlichen Gruß aus dem Niemandsland. Es ist ein neuer Samstag, genauer gesagt der 17. Januar 2014. Ich begrüße alle Frühstücker, Spätaufsteher und Samstagshörerinnen und Hörer von Niemandsland. Die, die uns später hören auf dem Podcast, die begrüße ich jetzt auch. Irgendwo zwischen Tokio, Samarkand, Berlin, Feuerland und wo auch immer, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sich zugeschaltet haben. Willkommen hier in Barcelona. Ist es jetzt 10:35 vormittags Ortszeit. Ein klarer Wintermorgen. Die Temperaturen sind Gott sei Dank ein kleines bisschen gefallen. Das heißt, ein bisschen Kühle weht vom Meer her. Die Stadt kühlt sich ab. Letzte Woche vergessen, aber diese Woche nicht. Er ist heute hier dabei, Kurt Tucholsky. Am 9. Januar hätte Kurt Tucholsky Geburtstag gehabt, 1890 geboren. Er hätte also am 9. Januar seinen 125. Geburtstag gefeiert. Eine der schärfsten Zungen der Weimarer Republik, Kurt Tucholsky, der lebte von 1890 bis 1935. Unter Pseudonymen wie Theobald Tiger oder Peter Panther veröffentlichte der Berliner Journalist und Schriftsteller gesellschaftskritische Satiren. Er schrieb für Theater und Kabarett, arbeitete als Korrespondent für die Vossische Zeitung und das berühmte Wochenblatt Die Weltbühne in Paris. Sein äußerst produktives Schaffen spiegelt sich in über 2500 Texten wider. Als Linker, Pazifist und Antimilitarist erkannte Tucholsky schon früh die Gefahr, die von den Nationalsozialisten ausging. Als am 10. Mai 1933 seine Bücher verbrannt wurden und sein Name auf der ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reiches zu finden war, befand sich der getaufte Jude längst im schwedischen Exil. In den 5 Jahren, die er in Schweden verbrachte, schrieb er immer weniger. Bereits ab 1931 publizierte er nur noch sporadisch in der Weltbühne. Er starb 1935 an einer Überdosis Schlaftabletten in Göteborg. Ob aus Absicht oder tragischem Versehen, ist bis heute ungeklärt. Tucholsky, der Pazifist ohne Wenn und Aber, weist jedem seiner Pseudonyme eine unverwechselbare Stimme gegen den Krieg zu. Wir lieben vereint, wir hassen vereint, wir marschieren getrennt, aber wir schlagen alle auf denselben Sturmhut. Und sie kennt vom Regiment die ganze Mannschaft, denn mit jedem hatte sie mal eine Bekanntschaft. Auf der Trommel, auf der Trommel, auf der Trommel. Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große, bunte Landsknechtstrommel gegen alles, was stockt und träge ist.

was die Sache ein bisschen erschwert. Aber ich habe eine Idee, wie wir das lösen können. Wir hören einfach auf, ein kritisches Radio zu sein, werden staats- und regierungstreu und dann fordern wir Subventionen. Wäre das eine Möglichkeit für uns? Und langweilen uns zu Tode. Nein, besser nicht. Da nehme ich doch lieber diese technischen Pannen alle in Kauf. Diesen ständigen Kampf mit den Instrumenten. Gut, die Woche ist schnell verflogen. Letzte Woche hatten wir berichtet über die fürchterlichen Terroranschläge auf unsere Kollegen, und ich nenne die wirklich so, vom Satiremagazin Charlie Hebdo, die ermordet wurden von einer Bande von selbsternannten Gotteskriegern. Dazu gibt es nachher auch ein paar Hintergrundinformationen und auch aktuelle Reaktionen. Wie reagiert der Staat? Wie reagieren wir? Wie reagiert die musulmanische Gemeinde, die ja auch betroffen ist? Wie reagieren die Leute weltweit und hier? Aber zuerst einmal die Themen, die aktuellen Sachen. Bammel, was hast du heute mit? Hier kreist übrigens ein Song auf dem Plattenteller, den du mir gerade empfohlen hast. Die Sterne und Alexander Hacke, ihr wollt mich töten. Ja, den habe ich unter anderem mitgebracht von meiner letzten Reise nach Hamburg im vergangenen Jahr. Und die Sterne haben aktuelles Album veröffentlicht vor ungefähr 6 Monaten schon. Mir gefällt es so gut, dass ich dachte, wir spielen mal einen Song daraus. Und ja, der Song heißt Ihr wollt mich töten. Das passt ja vielleicht auch ganz gut zum aktuellen Gesamtzustand unserer Welt. Ja, leider ein trauriger Anlass, ne? Ihr wollt mich töten, könnte man direkt beziehen auf den Terrorismus von, Achtung, von allen Seiten. Des Weiteren habe ich mitgebracht einen, wie immer, umfangreichen Kinoblog mit aktuellen Informationen zur Kinoszene hier in Barcelona und zu aktuellen Filmen. Vielleicht gefällt es euch. Bestimmt. Werner, und was können wir von dir erwarten heute im Niemandsland? Ihr wollt mich töten? Ist es das? Kann ich das von euch erwarten? Nee, also, wir wollen von dir Wirtschaftskommentare, Hintergrundberichte. Aber, ne? Tiefgehende Analysen. Doch, da gibt es eine ganz interessante Nachricht von vorgestern. Der Schweizer Frankli, da hat die Schweizer Notenbank, also die Zentralbank, praktisch die Kontrolle aufgegeben in Bezug auf den Wechselkurs vom Franken, ist jetzt freigegeben. Seither musste man 1,20 Franken berappen, wenn man 1 Euro kaufen wollte. Und jetzt haben sie das aufgegeben und jetzt steht es ungefähr 1:1, 1 Franken, 1 Euro. Also innerhalb von 2 Tagen eine Aufwertung von zwischen 17 und 20%. Was heißt das für die Zentralbank in der Schweiz? Verluste, und zwar wie viel? 60 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 10% vom Bruttoinlandsprodukt in der Schweiz. Und warum ist das so? Die haben ja, wissen wir ja, von unseren Korrupten her, wo die bringen die ihr Geld hin. Die haben also in der Schweiz 3 Jahre lang Devisen aufgekauft, noch und nöcher, besonders eben in Euro. Und wollten damit eben vermeiden, dass der Franken aufgewertet wird, ne? Gut. Also die sogenannten Stützungskäufe. Genau, genau. Und das haben sie jetzt sein lassen. Und inzwischen sind es 85% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, also jetzt ist der Euro viel weniger wert, als er eben vor 3 Tagen noch war. Und das schlägt sich dann eben bei denen als Verlust nieder. Und die Konsequenz, die Investoren, unsere bekannten Freunde, die Investoren werden nervös, also Barclays Bank, Deutsche Bank und auch viele andere, die haben jetzt negative Bilanzen, auch in New York, in England, hunderte von Millionen. Und eine andere Konsequenz, die Investoren werden nervös. Was machen sie jetzt? Wo sehen sie jetzt Sicherheit? Wieder beim Gold. Ne? Also der Goldpreis ist seit Anfang Januar in den ersten zwei Wochen sowieso schon um 4% gestiegen und jetzt innerhalb von zwei Tagen nochmal um 4%. Also 8% teurer das Gold wie vor zwei Wochen praktisch. Ja. Also wenn ihr beide irgendwie Goldreserven haben solltet zu Hause, nicht abstoßen. Ja. Entschuldigung, ich wollte gerade was fragen, Werner. Was bedeutet das jetzt für Otto Normalverbraucher? Also, ja, genau. Was du da erzählst, was den haben wir Schmuck davon? Von der Oma jetzt nicht losschlagen, sondern behalten und, weil die Tendenz ist ganz klar, wie das weitergeht. Also, und was das jetzt dann für Auswirkungen hat, diese Geschichte, das werden wir dann bald sehen, angesichts der Wirtschaftslage in Europa und überall. Ja. Sollte man vielleicht sich an die NATO wenden, die Schweiz zu bombardieren? Das könnte vielleicht helfen, dass die diese Maßnahme zurücknehmen und dann ein Regime-Change in der Schweiz einleiten. Ja, gut. Ist das natürlich immer eine Möglichkeit. Allerdings könnten dann die belgischen Militärs nicht so sehr eingesetzt werden, weil die werden jetzt herangezogen, um uns vorm islamistischen Terrorismus zu schützen. Sei's denn, spielen wir das Lied? Bammel, was meinst du? Ja, Werner hat schon die Steilvorlage geliefert. Irgendwann werden wahrscheinlich alle erschossen hier in Europa. Ja. Ihr wollt mich töten von den Sternen aus Hamburg. Toller Song. Ihr wollt mich töten, er schießt mich mit'm Strick, er hängt mich mit'm Messer, brecht mir das Genick. Ihr wollt mich töten, ihr fangt jetzt besser an, ihr solltet es vollenden, bevor ich euch töten kann. Ihr wollt mich töten, isoliert mich von der Erde, jagt mich in die Schluchten, damit ich dort stürzend sterbe. Ihr wollt mich töten, ihr fangt jetzt besser an. Ihr solltet es vollenden, bevor ich euch töten kann. Ihr wollt mich töten, indem ihr euch verbündet, indem ihr euch verbrüdert und Mördergruppen gründet. Ihr wollt mich töten, ihr fangt jetzt besser an. Ihr solltet es vollenden, bevor ich euch töten kann. Wenn ihr mich nur verletzen solltet, wäre das nicht gut, ehrlich. Dann stünd ich auf und käm zurück, doppelt so gefährlich. Ihr wollt mich töten, um alles in der Welt. Es interessiert euch wenig, wie mir das so gefällt. Ihr wollt mich töten, tut es rasch und fangt gleich an. Ihr solltet es vollenden, bevor ich euch töten kann. Ihr wollt mich töten, ihr findet das normal. Ihr wollt mich töten, ihr seid in der Überzahl. Ihr wollt mich töten, legt jetzt los, macht keine Fehler. Zögert nicht und handelt rasch, sonst bin ich schneller. Dann trink ich einen Sekt auf euch, vielleicht einen Martini. Und später bin ich nicht mehr hier, dann mach ich den Houdini. Bevor ich euch töten kann. ihr solltet es vollenden, bevor ich euch töten kann. Dieses Lied hat natürlich eine unfreiwillige, meiner Meinung nach schaurige Aktualität gewonnen, wenn man einmal die Perspektive wechselt und denkt, was geschehen ist, und legt diese Worte in den Mund eines anderen, dann bekommen diese Worte natürlich einen ganz anderen Klang. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist schon auffällig, oder? Wie die Zeit einfach manchmal den Liedern ein neues Leben einpeitscht. Ja, letzte Woche haben wir mehr oder weniger ausführlich über diese Geschichte in Paris da gesprochen, ja, mit den Terroranschlägen, aber das ging jetzt natürlich weiter, ne? In Belgien auch, jetzt haben sie die Polizei hat zwei erschossen von Leuten, die offenbar vor kurzem in Syrien waren, jetzt zurückgekommen sind und jetzt offenbar irgendwelche Attentate und Anschläge auf Polizisten machen wollten. Die hat also die belgische Polizei dann gestellt und erschossen, konsequenterweise. Und die Situation oder die Gründe dafür sind die gleichen, wie in Paris eben auch. Untereinander hatten die wohl keinen Kontakt. Aber woher rekrutieren die jungen Leute, die Anschläge machen, eben auch unter diesen Leuten in den Barrios, in diesen verelendeten Stadtvierteln. Ne? Also das sind alles Leute aus der zweiten oder dritten Generation von muslimischen Immigranten. In Belgien jetzt hauptsächlich Marokkaner, eben nicht integriert. Und deren Radikalisierung findet jetzt statt, gar nicht so sehr in ihren eigenen Familien, sondern übers Internet und in einzelnen Moscheen. Aber das sind praktisch durch die Bank, sowohl die in Frankreich wie jetzt auch in Belgien, Leute, die schon eben von Kindesalter an Probleme hatten, ne, in diesen Stadtteilen wohnen, die aussehen wie Ghettos, ne, frustriert sind, irgendwie so ein diffuses Gefühl, zu Recht natürlich, von Ungerechtigkeit haben. Ne. Und in Belgien ist es ja auch kein Wunder, ne, da, als Frau, wenn du da mit dem Kopftuch rumläufst, dann kannst du 200 Euro Buße zahlen. Ne. Oder diese rechte Partei, konservativ nennen sie sich, dieser Vlaams Belang in Belgien, die fordern jetzt, dass alle ausgewiesen werden aus Belgien, wenn sie nicht ihren muslimischen Glauben ablegen. Ja. Und das ist natürlich leicht, dass man sich nicht integriert fühlt, wenn das so aussieht. Ne. In Berlin, in Wolfsburg jetzt auch, ne, haben sie Leute festgenommen. Ja, und die Konsequenz ist halt die, ne, der Valls, der Innenminister in Frankreich, wie alle natürlich, andere Regierungen auch, europäische, verstärkte Kontrolle, besonders im Internet, aber betroffen sind wir natürlich alle davon. Und die radikale Rechte, die noch radikalere Rechte, die Le Pen, haben wir ja letzte Woche auch schon gesagt, ne, generell gegen Immigranten hetzen, Todesstrafe hat sie schon gefordert und jetzt hat sie gleich noch einen draufgesetzt, also die Militärs sollen jetzt eine größere Rolle spielen. In Frankreich sollen diese Banlieues kontrollieren und dort die Waffen aus den Kellern holen. Ja. So schwätzt die daher. Ne. Schengen soll außer Kraft gesetzt werden, also jetzt auch innerhalb der europäischen Länder wollen sie wieder die Grenzen haben und das ist der Trend, wo es hingeht. Ne. Vous écoutez Niemandsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelone. Ja, da hat sich einiges zusammengebraut, da ist einiges am Kochen. Schon lange wird Frankreich von Angst geplagt. Eine schleichende Angst vor dem Islam, die sich wie Gift in der Gesellschaft und in der Politik ausbreitet. Das meint zumindest der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Auf dem Titelbild übrigens ein schwarzer Hintergrund, dann das Konterfei von Charlie Hebdo, die Titelseite, ein Schussloch drin, Anschlag auf die Freiheit. In dem Heft heißt es dann weiter, ich zitiere mal ganz kurz, weil das genau das sagt, was du gerade gesagt hast, aber aus einer etwas anderen Perspektive. Da heißt es, heute gibt es in Frankreich eine ganze Schicht junger Muslime, die als Franzosen im Land geboren wurden. Gut und schön. Denen aber der Weg ins Arbeitsleben aufgrund der chronischen Wirtschaftsschwäche Frankreichs versperrt blieb. Mangelnde Bildung, Beschäftigungslosigkeit, das Ghetto-Gefühl der Vorstädte, der Banlieues, nicht nur von Paris, auch von Marseille oder Toulouse, führen zu Entfremdung, zu offener Feindschaft gegen die Republik. Die Radikalisierung französischer Jugendlicher ist kein neues Phänomen. Seit 15 Jahren beschäftigt sich die Anthropologin Dona Buzin bereits mit diesem Thema. Sie hat beobachtet, dass eine wachsende Zahl Jugendlicher sich in die Religion flüchtet, weil, so formuliert es Buzin, die Wirklichkeit ihnen keine Perspektiven mehr bot. Flucht in die Religion, heißt es da. Es waren überwiegend Jugendliche aus den Vorstädten, die in zerrütteten Familien oder in Heimen aufwuchsen, wie zum Beispiel der Attentäter Mera. Das hat sich geändert. Mittlerweile fühlen sich auch Kinder von Mittelschichtsfamilien angezogen von einer geradezu absurd radikalen Vorstellung des Islam. Diejenigen, die jetzt töten, davon ist Buzin überzeugt, seien die kleinen Brüder derjenigen, die sich zwar anstrengten, es aber trotzdem nicht geschafft hätten. Das war ein kleiner Aspekt. Der Artikel ist sehr lang, den der Spiegel diese Woche bringt. Die Analysen sind in alle Richtungen zumindest interessant. Und was du gesagt hast, Werner, ist natürlich die andere Seite der Wahrheit. Die werden jetzt alles tun, um die Gunst der Stunde zu nutzen, so könnte man das sagen, und die Gesellschaft weiter in Richtung Repressionsapparat extrem aufrüsten und auch alle Hemmungen abbauen und verlieren, was das Abhorchen, das Belauschen, das Bespitzeln aller Bürger betrifft. Das ist eine Sache, die, kann man vielleicht sagen, die ist gekommen wie auf Bestellung, oder? Und dieser Ruck nach rechts jetzt überall in Europa, muss man leider sagen, wird eben von großen Teilen der Bevölkerung auch unterstützt, geduldet, Beifall geklatscht. Also wir nicht, aber das ist leider die Realität. Also in Deutschland haben wir diese Pegida da und die AfD. Und die Hauptstadt dieser Pegida, oder sage ich das richtig, oder Pegida, oh, wie sagt man das denn auf Deutsch? Pegida. Also diese Leute, die heimliche Hauptstadt von dieser Bewegung, sagen wir mal, ist ja Dresden. Gut, ihr wollt mich töten, jetzt haben wir dort einen Toten, vor 2 Tagen war das, ein Asylbewerber aus Eritrea, 20 Jahre alt, wird aufgefunden vor seinem eigenen Haus auf der Straße und ist tot. Was passiert jetzt? Die Polizei wird gerufen, sieht den Tod in der Blutlache liegen, ein Arzt wird herbeigerufen, und der stellt dann fest einen offenen Schlüsselbeinbruch. Und dann wird der Leichnam abtransportiert. Und dann stellen sie später dann fest, ja, der hat ja Messerstiche, mehrere Messerstiche. Also kein Schlüsselbeinbruch. Nur sind sie dann erst 30 Stunden später, nachdem sie den Leichnam da gefunden haben, hin, um Spuren zu sichern. Aber das sind natürlich dann nach 30 Stunden keine Spuren mehr da. Wir kennen das ja aus Kriminalfilmen, wie das da aussieht. Wenn da ein Toter aufgefunden wird, dann wird erstmal alles abgesperrt, damit es nicht kontaminiert wird. Ne? Das ist aber da nicht gemacht worden. Also ist es jetzt, wenn überhaupt angefangen wird, da den Täter oder die Täter zu suchen, ist es also jetzt ungeheuer viel schwerer. die zu finden. Und im Grunde passiert da ja jetzt wieder was Ähnliches, was damals mit dem nationalsozialistischen Untergrund, mit dieser NSU passiert ist. Ne? Da wurden aus rassistischen Motiven von den Nazis hauptsächlich türkische Immigranten abgeknallt über 9 Jahre, glaube ich, hinweg. Und aber niemals hat man gesucht nach einem rechtsradikalen Hintergrund, beziehungsweise Verfassungsschutz war mit involviert und wird ja bis heute verhandelt in München, diese Geschichte. Ja. Aber auch da wurden rassistische Motive ausgeschlossen, geleugnet. Und so ist es kein Wunder, was da jetzt wieder passiert ist in Dresden. Ne? Ja, die Reaktionen haben wir gesagt. Antiterrorhysterie und man kann jetzt wirklich mit vielen schlimmen Bürgeraktionen rechnen von rechts, die jetzt zu einem privaten Rachefeldzug aufbrechen gegen alles, wo sie denken, das wäre vielleicht ein Gegner aus diesem islamistischen Sumpf, der da auch aus dem Hintergrund immer wieder droht. Was das alles bedeutet, werden wir sehen, die nächsten Wochen und Monate. Eins ist klar. Die Koalition will keine neuen Antiterrorgesetze beschließen. Das verkündet zumindest der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Sie setzt auf die Sicherheitskräfte und auf die Gelassenheit der Deutschen. AfD und Pegida wiederum wittern hier natürlich ihre Chance. Die Leute haben Angst und Angst war für die Herrschenden schon immer ein wunderbares Mittel, um das Volk, die Gehirne, die Gefühle der Leute zu kontrollieren und für ihre Zwecke und zu ihren Gunsten und für ihre Privilegien zu nutzen. Es ist Winter im Niemandsland. Wir kommen zum Unwort des Jahres 2014. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die letzten Tage. Das Unwort ist gewählt. Es gab da verschiedene Vorschläge. Aber das Unwort, das sich durchgesetzt hat, ist nicht Putin-Versteher, nicht Pegida, sondern Lügenpresse. Lügenpresse ist zum Unwort des Jahres gewählt worden. Und jetzt gibt es ein Problem. Lügenpresse ist als Unwort des Jahres, wie Sprachwissenschaftler in Darmstadt bekannt gegeben haben, bereits einmal da gewesen. Und zwar hatten die Nationalsozialisten im Dritten Reich dieses Wort benutzt. Und dieses Wort wird im Moment besonders von Pegida-Anhängern skandiert. Deshalb also Unwort des Jahres. Die Lügenpresse freut sich. Die wirkliche Lügenpresse. Weil damit wird praktisch das Unwort als etwas Negatives gegeißelt. Lügenpresse ist böse, weil die Nazis das benutzen. Also soll es auch niemand benutzen. Das ist ungefähr, was ich so rauslese. Spiegel, auf der ARD, in der Deutschen Welle, überall wird das groß verkündet. Und das ist schon interessant, wie das psychologisch abgemischt wird im Moment. Ja, jetzt haben wir echt ein Problem. Ja? Man versteht das Wort, was damit gemeint ist, versteht man auch. Nur ist es natürlich politisch korrekt, nicht das Wort zu wiederholen, wenn das schon in 30er Jahren mal da war in Deutschland. Was machen wir denn jetzt? Wir sollten ein neues Wort suchen, was genau das Gleiche sagt, aber eben nicht Lügenpresse sagen. Also was Ähnliches passiert ja auch, ein anderes Wort, was auch die Nazis gesagt haben, Plutokratie. Wir müssen gegen die Plutokratie kämpfen. Also, was mache ich jetzt? Die haben eben unter Plutokratie verstanden die jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung. Ne? Wenn du jetzt aber das einfach verstehst, so das Wort, was es bedeutet, eben die Herrschaft der Reichen, ja, wenn man das so sieht, und jetzt ist völlig egal, sind die Reichen Juden oder nicht Juden, ja, die Tatsache, dass es die Reichen die Welt beherrschen, das ist das Problem. Also Plutokratie kann man nicht mehr sagen, dann Geldaristokratie oder was können wir, die Kasta oder so, müssen wir halt ein anderes Wort benutzen, aber das Gleiche sagen. Und für Lügenpresse wird uns doch auch noch was einfallen, hoffe ich, ne, dass wir da noch ein anderes Wort finden. Das Schlagwort war bereits im Ersten Weltkrieg ein zentraler Kampfbegriff und diente später auch den Nationalsozialisten zur pauschalen Diffamierung unabhängiger Medien. So begründete die Jury in Darmstadt ihre Entscheidung. Zuletzt wurde der Begriff von Anhängern, wie gesagt, der Pegida-Bewegung benutzt, die damit die Berichterstattung der Medien über ihre Ziele und Demonstrationen kritisierte. Mit dem Ausdruck würden Medien pauschal diffamiert, führte die Juryvorsitzende Nina Janich aus. Eine solche pauschale Verurteilung verhindert fundierte Medienkritik und leistet somit einen Beitrag zur Gefährdung der für die Demokratie so wichtigen Pressefreiheit. Die sogenannten User in den Netzwerken reagierten mit Spott und Ironie. Es gab Ablehnung und natürlich viel Zustimmung unter den Vertretern der Medien. Da gab's jede Menge Beifallstürme auch, die haben gesagt, das ist eigentlich nicht das Unwort, sondern das wäre eigentlich das Wort des Jahres und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass da alles Mögliche zusammenkommt. Rund 1250 Einsendungen waren eingegangen. Für die sprachkritische Jury standen oft genug Begriffe wie Putin-Versteher, Pegida und auch Social Freezing zur Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, Social Freezing. Das ist, wenn die Frauen sich ihre Eierstöcke einfrieren lassen und die später, wenn die Karriere auf dem Höhepunkt ist, dann von anderen Frauen austragen lassen und dann haben sie dieses Leihbaby, diese Leihbaby-Geschichten und das alles, was so die Oberschichtfrauen weltweit im Moment so veranstalten, das nennt man Social Freezing. Die Jury, im Kern vier Sprachwissenschaftler und ein Journalist, entscheidet aber unabhängig und richtet sich nicht nach der Häufigkeit der Vorschläge. Ihr Anliegen ist, einen sensibleren Umgang mit Schlagworten in der Öffentlichkeit zu erreichen. Ich erinnere noch kurz an die Unwörter des Jahres 2013 und 2012. 2013 war das Sozialtourismus. Kann man sich schnell vorstellen, was das ist. Damit hat man die Immigranten diffamiert, die hierher kommen, um sich an unserem Sozialsystem zu bereichern. Schmarotzer, die von draußen kommen. Also auch ein diffamierendes Wort. Dann Opferabo 2012. Opferabo. Kann man sich auch leicht vorstellen, was damit gemeint ist. Und für 2014, Achtung, der am häufigsten vorgeschlagene Begriff, wenn es also um die Häufigkeit ging, wäre das Unwort des Jahres Putin-Versteher geworden. Putin-Versteher ist natürlich das Schlagwort der NATO. Das haben die NATO-Strategen und die NATO-Psychologen in die Presse eingeschleust, um die Leute, die diskutieren, ob die NATO-Strategie nun wirklich korrekt ist oder nicht, um diese Leute zu diffamieren. Also mit Social Freezing ist dann nicht gemeint die soziale Kälte, die immer mehr um sich greift. Das wäre mir dazu eingefallen. Ja. Und mit den Schmarotzern da, diese Überfremdung, die auf uns zukommt, da hat jetzt ein Bürgermeister in Schwerte eine Lösung gefunden, was man macht mit diesen Flüchtlingen, die da kommen, um uns auf der Tasche zu liegen. Der hat da 21 Flüchtlinge unterzubringen und wo bringt er die jetzt unter? In der Außenstelle vom früheren KZ Buchenwald. Das ist jetzt natürlich auch wieder nicht die feine englische Art. Ne? Kriegt dann Kritik, wird auch von der Landesregierung kritisiert. Und dann meint er dazu, dieser Bürgermeister von der CDU, wir haben hier in Schwerte keinen Nachholbedarf an Erinnerungskultur. Thank you. Niemandsland. Meine Damen und Herren, wie immer weltweit zu hören, von Barcelona über Paris, Vladivostok, Tokio, Samarkand, Göttingen, Chicago, Peking und Moskau. Niemandsland, wir machen ein anderes Radio, wir bringen andere Musik, wir mischen die Sprachen. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Liebe Hörer, lassen Sie mich über das Glück und das, was das Wort mir bedeutet, ein paar Worte sagen. So, in wenigen Minuten gibt es den Katastrophenblock. Bammel, was wolltest du noch anfügen? Ach so, ja, die scharfsinnigen politischen Analysen von meinen beiden Freunden Werner und Dedi habt ihr hier jetzt gerade gehört. Ich habe gar nichts gesagt dazu. Möchte ich auch nicht, kann ich aber auch nicht, weil wir hier nach wie vor mit technischen Problemen kämpfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier in einem Radiostudio im 5. Stock eines Altbaus am Plaza Real in Barcelona. Vor mir liegt ein Riesenberg von Kabeln. Unter mir ist ein Holzstuhl, von dem ich das Gefühl habe, dass er mir gleich unterm Arsch zusammenbricht. Wir kriegen das nicht hin, dass wir hier die Kabel entknotet bekommen und haben Schwierigkeiten, uns selbst zu hören. Das ist ein Problem, wenn man im Radio live über den Äther spricht und sich nicht selber hören kann, beziehungsweise nicht hören kann, was die anderen machen. Deswegen gebe ich das Mikro jetzt zurück an Dedi, der den Nachrichtenblock vorbereitet, gerade hier neben mir. Gut. Machen wir noch ein bisschen was über Kultur und Kino hier in Barcelona, oder? Ja, nach den Nachrichten gibt es jede Menge Kino und Kultur. Nicht nur hier in Barcelona, sondern ganz allgemein, ja? Zum Nachrichtenblock, ich habe zwei Fragen mitgebracht, die ich an euch richten möchte. Ich habe diesmal keine schlauen Antworten, wie so viele Medienvertreter da draußen in der weiten Welt zu den vielen Problemen, die wir hier haben, sondern ich habe Fragen mitgebracht, die ich gerne an euch richten würde nach den Nachrichten, oder? Ja, ja. Gut, einverstanden. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 17. Januar 2014. Willkommen zum Katastrophenblock und den kommentierten Meldungen im Niemandsland. Die erste Meldung ist ein Umfrageergebnis, das der Spiegel regelmäßig zur Popularität unserer, das heißt der Deutschen, nicht unserer, wir haben die ja alle nicht gewählt, Politiker vornimmt. TNS Forschung nannte die Namen von Politikern aufgrund ihrer Beliebtheit. Immer noch ganz oben ist Angie, das merken wir uns. Die ist mit 75% Nennungen ganz oben auf. So viel Beliebtheit für eine Kanzlerin, beziehungsweise überhaupt für einen Kanzler, hat es noch nie gegeben in Deutschland. Die Deutschen sind verrückt. Dann haben wir auf Platz 2 Frank-Walter Steinmeier. Wie der sich so beliebt gemacht hat, wissen wir nicht, aber der ist mit 74 Nennungen und plus 7 Prozentpunkten direkt ganz dicht Angie auf den Fersen. Gefolgt von Joe Joachim Gauck. Den wollen wir immer in Kampfanzug in den Straßenschluchten von Damaskus sehen. Wie er da, das predigt er ja auch ständig, die Demokratie muss Zähne zeigen, die Demokratie muss aufrüsten, die Demokratie muss robust sein und kämpfen und Soldaten schicken. Wir warten immer, dass Gauck mal mit seinen Söhnen, mit seinen Kindern in Kampfmontur durch die Straßenschluchten von Damaskus robbt mit Kampfmessern und da wirklich kämpft für die Demokratie. Das tut er nicht, er redet nur. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Dann hockt auf Rang 65 im Rollstuhl Wolfgang Schäuble. Dann gibt's ein Riesenloch und unter ihm, weit unter ihm, abgefallen Sigmar Gabriel mit 56 Prozentpunkten, aber immerhin plus 4. Dann kommt schon Ursula von der Leyen, Kampfbiene Ulla, Hannelore Kraft direkt hinterher mit 51 Punkten, dann Thomas de Maizière mit 47 Prozent. Und dann kommen schon Seehöfer und dann, huch, kommt der charmante kleine Georg Gysi. Gregor Gysi, nicht Georg. Und dann kommen die, die jetzt weniger gewollt werden, wie Angela Nahles und Peter Altmaier und all diese Herrschaften. Die wir gerne mögen, Frau Sarah Wagenknecht, die ist ziemlich unten mit 24 Punkten. Aber immerhin, genauso viele Punkte wie Manuela Schwesig. Das sind ungefähr die Beliebtheitsranking-Positionen der Politiker in Deutschland. Kommen wir zum Thema Lobbywatch. Die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch.de hat die Bundestagsverwaltung verklagt. Das Parlament soll offenlegen, welche Lobbyverbände Hausausweise für den Bundestag besitzen. Lobbyisten können diese über einen Eintrag in die öffentliche Verbändeliste erhalten. Mindestens 1040 Ausweise waren dies im Mai 2014. Andererseits können auch die parlamentarischen Geschäftsführer der Parteien Ausweise vergeben. An wen ist nirgends einsehbar. der Bitte von abgeordnetenwatch.de, die Namen dieser Lobbyverbände mitzuteilen, kamen nur die Linksfraktion und die Grünen nach. Union und SPD verwiesen, Achtung, ausdrücklich auf den Datenschutz. Dabei haben wir nicht nach den Namen der einzelnen Lobbyisten gefragt, sondern nach denen der Verbände, sagte abgeordnetenwatch.de Redaktionsleiter Martin Reier. Ist ja längst bekannt, dass in Berlin und in Paris und in Washington und in London die Lobbyverbände zum großen Teil mitregieren, wenn nicht sogar ganz regieren. Die stellen sich ganz unverschämt ihre Schreibtische direkt ins Ministerium. Das ist keine Urban Legend, die ich hier verbreite, sondern Lobbyverbände haben im Ministerium, im Amtszimmer des Ministers ihre Schreibtische stehen. Und die Anwälte dieser Lobbyverbände diktieren den Ministern teilweise wortwörtlich die Gesetzesvorlagen, die dann über die Ausschüsse zur Abstimmung ins Parlament kommen. Lobbywatch, Abgeordnetenwatch, kümmert sich um diesen Saustall und versucht eben erstmal Transparenz in diese trübe Lobbyisten-Dunkelheit zu bringen und dann natürlich auch was dagegen zu tun. Die Leute sollen zumindest wissen, von wem sie regiert werden. Das ist dann nicht der kleine Abgeordnete sowieso, sondern das ist der Lobbyverband, der diesen Abgeordneten auf seiner Gehaltsliste hat. Mit Beraterverträgen natürlich, das darf man nicht vergessen. Themenwechsel. Es geht, wie gesagt, um die Antiterrorgesetze. Der Mittwoch brachte den islamistischen Terror nach Europa zurück, sagt der Spiegel, nach Frankreich, zum wichtigsten und engsten Nachbarn Deutschlands. Es gibt eine besondere Verbindung zwischen diesen beiden Ländern, die erst Erbfeinde waren und seit fast 6 Jahrzehnten die Herzkammer der europäischen Einigung bilden. Was also macht der Pariser Anschlag mit Deutschland? Was macht er mit der Regierung, den Parteien und vor allem mit den Bürgern? Wird Angst um sich greifen in einem Europa ohne Grenzen oder gar Fremdenfeindlichkeit? Jeder in der deutschen Hauptstadt kennt die Fragen, keiner kennt die Antworten. Es geht also darum, etwas zu tun, aber nichts zu zerstören an Demokratie. Der Grat ist schmal. Der Innen- und der Justizminister betonen, dass sie keine neuen Sicherheitsgesetze wollen. Aber schnell zählen sie auch die Liste der bereits vor dem Anschlag gefassten Beschlüsse noch einmal auf und die Punkte, die im parlamentarischen Betrieb derzeit festhängen. Es klingt wie eine Rückversicherung. Die AfD nun betrachtet die Pariser Morde als Bestätigung ihrer Warnungen vor dem Islam und den Islamisten. Mitte Dezember hatte Co-Parteichef Konrad Adam nach dem Anschlag auf ein Café in Sydney gesagt, das zeigt, dass es keiner Masseneinwanderung bedarf, um Menschen in Gefahr zu bringen. Ein Einzelner genügt. Wenn er das so sagt, heißt das natürlich im Klartext, eigentlich ist nur ein muslimfreies Land ein sicheres Land. Jetzt sagt er, das Attentat bestätigt die Pegida-Demonstrationen in vieler Hinsicht und beweist, dass sie zu Unrecht pauschal von der Politik verdammt wurden. Ich rechne damit, dass Pegida weiter wächst. Und seine AfD womöglich auch, weil sie offenkundig versucht, die Brücke zu den Demonstranten zu schlagen. Wenn in der Folge die deutsche Parteienlandschaft rechts der Mitte ins Rutschen gerät, dürfte es um die Gelassenheit von CDU und CSU geschehen sein. Das meint der Spiegel dazu. Das heißt, es bewegt sich wieder etwas rechts von der CDU, CSU. Das hat es in den letzten Jahren nicht gegeben und, wie gesagt, das beunruhigt die Herrschaften doch ganz schön. Thema Spanien. Neue beste Freunde gibt es da. In den vergangenen Monaten haben Spanien und Marokko ihre traditionell kühlen Beziehungen verbessert. Das schreibt der Spiegel. Die neue beste Freundschaft geht sogar so weit, dass Agenten des marokkanischen Inlandsgeheimdienstes DGST im Einsatz gegen den Terror auf spanischem Hoheitsgebiet operieren dürfen. Bis zu 2000 Marokkaner sind in den Kampf nach Syrien oder in den Irak gezogen. Auch in Spanien stellen marokkanische Staatsbürger die größte Gruppe der Dschihadisten. Im vergangenen Jahr haben Sicherheitskräfte beider Länder 6 gemeinsame Großeinsätze gegen Terrorzellen unternommen, besonders in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla. Die Kooperation richtet sich auch gegen Schleuserbanden sowie Schmuggler von Drogen und Luxuswagen. Unser Beistuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Das neue Bündnis ist deshalb so wichtig, da Marokko die Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung mit der alten Schutzmacht Frankreich abgebrochen hat. Achtung, jetzt kommt der Anlass und der ist wirklich interessant. Anlass war unter anderem der Versuch, den Geheimdienstchef wegen Foltervorwürfen in Paris vor Gericht zu bringen. Also, wer einen Geheimdienstchef wegen Folter vor Gericht bringen will, der hat schlechte Karten. Das Madrider Innenministerium ist da weniger zimperlich. Dagegen hat dieses Ministerium ihn unlängst mit dem höchsten Polizeiorden ausgezeichnet. Das heißt, wo in Paris die Politiker einen Folterer vor Gericht bringen wollen, da bekommt dieser Folterer in Madrid einen Orden, eine hohe Auszeichnung. Ja, zu dieser Geschichte der Zusammenarbeit jetzt in diesem Fall mit Marokkanern und der spanischen Polizei. In Frankreich passiert ja was Ähnliches, ne? Und da haben sie jetzt vor ein paar Tagen festgestellt, weil eben von vielen blöden Leuten wird eben Islam als Religion gleichgesetzt mit diesem integristischen Terrorismus, ne? Und dann haben sie jetzt festgestellt, dass mehr Muslims mit dem französischen Geheimdienst zusammenarbeiten als Leute, die nach Syrien oder nach Irak gehen oder Anschläge machen in Frankreich. Ja. Das ist ja sowieso das Problem. Die Geheimdienste rekrutieren ja auch Dschihadisten und schicken die selber nach Syrien in dem Glauben und in der Hoffnung, dass man die da aufrüstet und gegen einen unbequemen politischen Gegner kämpfen lässt, in diesem Fall gegen Assad. Und das war genau wie vor dem 9.11. Das Rekrutierungsbüro in Manhattan für Dschihadisten, die gegen die Sowjets kämpfen sollten, diesen Fehler haben sie wiederholt. Sie haben wieder Dschihadisten ausgebildet, bewaffnet, finanziert, rumgeschickt. Und diese Typen wenden sich irgendwann auch gegen ihre Herren. Die beißen dann die Hand ihrer Herren. Wenn sie bissige Hunde geworden sind, beißen sie in die Hand, beißen aber nicht in die Hand der Herren, die sie ausgebildet haben, sondern begehen ein Massaker an einer linken Zeitschrift. Das muss man sich auch nochmal vorstellen. Es ist, als hätten die das bestellt. Kommen wir zum Presseüberblick. Werfen wir mal einen Blick auf die Taz. Die Taz kommt heute ins Internet mit einem Artikel von Taha Ben Yelun über Charlie Hebdo. Keine Religion akzeptiert Ironie. Der Bestsellerautor Taha Ben Yelun über seine Freunde von Charlie Hebdo, das Problem mit Le Pen und den üblen neuen Witz Hollebecks. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Schriftsteller Hollebeck, der hat sich da ja ein Buch geleistet, wo er Frankreich schildert in einem Roman, in einer Fiktion, unter einer muslimistischen, islamistischen Regierung und schildert da ausführlich, als Satire natürlich, wie grausam, blöd, absurd und grotesk ein Frankreich ist, das von Islamisten regiert wird. Das ist eine Fiktion, vielleicht schon ein Bestseller in Frankreich. Mutmaßliche Islamisten in Belgien, großer Schlag gegen den Terror, Razzia in der Islamistenszene. Belgien gilt als Drehscheibe der Dschihad-Rekrutierung. Dort ist es leicht, Waffen zu besorgen. Jetzt fragen wir uns, Belgien, NATO-Land, Sitz der NATO. Belgien, alle Telefone werden abgehört, überall sind Kameras, Internet wird bespitzelt von der NSA, vom englischen Geheimdienst. Und die schreiben hier einfach, dort ist es leicht, Waffen zu besorgen. Das heißt, wenn es dort leicht ist, Waffen zu besorgen, dann heißt das also, wer gibt diesen Leuten die Waffen, wenn sie doch ständig bespitzelt, beobachtet, gefilmt, unter Kontrolle stehen, wer gibt ihnen die Waffen? Da kann man nur den Schluss draus ziehen, die NATO selber, beziehungsweise die Geheimdienste selber geben diesen Leuten die Waffen. Einen anderen Schluss kann ich aus dieser Information nicht ziehen. Das wird einfach so in der Taz auch geschrieben. Völlig leicht, geh nach Belgien, da kriegst du Waffen, da kannst du, Alter, dann kannst du in Syrien und kannst da richtig die Sau rauslassen. Gut, dann die Taz. Kommentar: Flüchtlinge in Schwerte. So geht Geschichtsklitterung. Flüchtlinge in frühere KZ-Außenstelle. Die Weigerung der Stadt Schwerte, die Entscheidung zu überdenken, ist borniert und geschichtsvergessen, sagt die Taz und bringt dazu einen längeren Artikel. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Schauen wir rüber in die junge Welt. CIA-Morde in Gitmo. Zu Tode gefoltert. Ehemaliger Wächter im US-Militärlager Guantanamo wirft Geheimdiensten vor, 3 Gefangene umgebracht zu haben. Man sieht hier ein Foto. Guantanamo schließen. Demonstration am 11. Januar vor dem Weißen Haus in Washington. Da sieht man jede Menge Leute. mit Schildern, Protestschildern, die haben sich diese orangenen Gefangenenanzüge angezogen, schwarze Kapuzen über den Kopf gezogen und halten Schilder: Guantanamo, Torture, Guantanamo, Unrecht. Das Massenmedium. Dann gibt es eine Nachlese zur Rosa-Luxemburg-Konferenz in Berlin. Das Massenmedium. Bedenklicher Entscheid für Industriestandort Schweiz. Gewerkschaften fürchten massive Gefahr für Löhne und Beschäftigung nach Freigabe des Frankenkurses. Dazu gibt es ein Gespräch mit dem Experten Thomas Zimmermann. Heftige Kämpfe um Flughafen Donetsk. Kiew bereitet Einberufung von 50.000 Männern vor und lässt Soldatengräber auf Vorrat ausheben. Naja, Soldatengräber auf Vorrat ausheben, das klingt interessant. Das heißt, die rechnen also mit jeder Menge Toten. Dann auf die lange Bank. Kataloniens Präsident Mas legt für März erwartete Neuwahlen auf den 27. September. Wir sehen hier ein Foto. Da sieht man die Lichtgestalt Mas mit dem dicken Brummbär Oriol Junqueras von den Pseudolinken ERC. Nach dem Treffen am Mittwoch in Barcelona, die zwei sind ein Herz und eine Seele. Da ist die Volksgemeinschaft, die katalanische Volksgemeinschaft steht fest zu ihrem Präsidenten. Am vergangenen Mittwoch hat Artur Mas für den 27. September dieses Jahres zu Neuwahlen aufgerufen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der katalanische Präsident trotz des Verbots durch das spanische Verfassungsgericht und massiver Drohungen der konservativen PP-Regierung in Madrid sowie Teilen des Militärs ein Gesetz zur Abhaltung von Volksbefragungen unterzeichnet. Hier ausführlich berichtet im Niemandsland. Bei einer Abstimmung über die Loslösung Kataloniens vom spanischen Staat votierten am 9. November schließlich 80% der Wähler für die Unabhängigkeit. Der Wähler heißt hier der Leute, die da mitgemacht haben. Das waren sowieso zu 95% nur Fans dieser Unabhängigkeit, die an dieser Wahl, an dieser Pseudowahl mitgemacht haben. Bindend war das Votum natürlich nicht. Auch den Schwung aus der Befragung und den Massendemonstrationen vom 11. September konnten die Parteien im katalanischen Parlament für den Unabhängigkeitsprozess nicht nutzen. Der nun verkündete Wahltermin war ursprünglich bereits für März erwartet worden. Unüberwindbar schienen die Differenzen vor allem bei der Aufstellung der Wahllisten über den Weg zur Unabhängigkeit, insbesondere zwischen der christdemokratischen Regierungspartei Convergencia Union, CiU, und der sogenannten Linken, schreiben die immer noch, Esquerra Republicana de Catalunya, ERC. CiU-Präsident Mas setzte auf eine Einheitsliste, die von allen die Unabhängigkeit befürwortenden Parteien abgelehnt wurde. Verhandlungen zwischen der ERC und der CiU führten zu keinem Ergebnis. Die Regierung, die auf Unterstützung anderer Parteien angewiesen ist, blieb so nahezu handlungsunfähig. Die ERC forderte ebenso wie die antikapitalistische Candidatura d'Unidad Popular, CUP, unmittelbare Neuwahlen mit bindendem Charakter hinsichtlich der Erklärung der Unabhängigkeit, während Mas auf Neuwahlen mit anschließenden Verhandlungen mit der spanischen Regierung setzte. Ein Weg aus dem Dilemma zeigte schließlich das auf Druck der Basisbewegung Asamblea Nacional Catalana, ANC, organisierte Treffen am vergangenen Mittwoch, an dessen Ende Mas die Neuwahlen, wie gesagt, für den 27. September diesen Jahres ausrief. Der katalanische Präsident hat in den Verhandlungen auf eine Einheitsliste verzichtet. Stattdessen sind Wahllisten politischer Allianzen vorgesehen, die auch Personen aus den sozialen Bewegungen mit einschließen sollen. Ja, was wird geschehen? Die haben jetzt natürlich noch Podemos am Hals. Und Podemos ist im Moment für die Independentista-Parteien noch keine Gefahr. Aber wenn das weiter alles bröckelt und der nationalistische Schwung nachlässt, dann wird Podemos wahrscheinlich ordentlich einbrechen, besonders bei den Wählern von ERC. Das ist zumindest meine Einschätzung. Ich möchte eigentlich nichts oder nicht viel sagen zu dem Thema hier. Dieses ganze Thema mit der katalanischen Unabhängigkeit, das ödet mich nur noch an. Also ich finde es stinklangweilig. Und jetzt will er also die Wahlen dann am 27. September machen, also viel interessanter, viel wichtiger für uns, für jeden von uns, werden die Wahlen morgen in der Woche sein in Griechenland mit Syriza, wo im Grunde das gleiche Problem ansteht wie in Spanien. Ja? Also Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien, das sind die wichtigen Sachen, nicht dieser Mass oder der Junqueras mit ihrem nationalistischen Wahn hier. Am Ende wird es sowieso ausgehen wie das Hornberger Schießen, glaube ich. Yes. Wie dem auch sei, die Meldung hier im Niemandsland liegt uns vor. Einen letzten Blick und dann wird Bammel uns ein paar Fragen stellen. Werfen wir einen Blick auf die Spiegel-Online-Seite von heute. Türkischer Geheimdienst soll Waffen an Al-Qaida geliefert haben. Da haben wir es also. Türkischer Geheimdienst, saudi-arabische Regierung, Kuwait, Katar. Alle diese Superregime, diese islamistischen Superregime, Wahhabisten, mit denen unsere Regierungen so tolle Geschäfte machen, die finanzieren gleichzeitig das, was selbst dann von unseren Regierungen als der islamistische Terror bezeichnet wird. Al-Qaida, der Islamische Staat, die werden hochgerüstet, gehätschelt, das sind die Hätschelkinder praktisch auch der Türkei, von der Clique Erdogans. Das gleiche Problem wie beim Anschlag auf die Twin Towers am 9.11.2001. Osama Bin Laden, seine Familie hat Baby Bush seine erste Ölfirma geschenkt. Das wusste man, das war bekannt. Der Bin Laden Clan hat gleichzeitig auch den Terrorismus gefördert, finanziert und mit hervorgebracht. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Türkische Geheimnis also, die Türkei steht seit langem unter Verdacht, Extremisten in Syrien zu unterstützen. Haha, das weiß jedes Kind. Die Regierung bestreitet das. Jetzt haben Hacker geheime Protokolle veröffentlicht, wonach der Geheimdienst 3 Lastwagen an Al-Qaida schickte. Aufstand gegen die Kanzlerin. Unionspolitiker protestieren gegen Merkels Islamsatz. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Merkels Bekenntnis erzeugt in CSU und CDU Unmut. Nach Spiegelinformationen kritisierten Unionsvertreter bei ihrem Treffen die Kanzlerin. Sie verteidigte ihre Wortwahl. Und dann gab es die berüchtigten Freitagsgebete, meine Damen und Herren. In der islamischen Welt entlädt sich die Wut über Charlie Hebdo nach den gestrigen Freitagsgebeten. Weltweit demonstrierten Muslime gegen die neue Charlie Hebdo-Ausgabe. Dabei gab es Tote und Verletzte. In Europa ging die Polizei gegen mutmaßliche Dschihadisten vor. Mehr als 2 Dutzend Menschen wurden festgenommen. Und hiermit beenden wir den Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 17. Januar 2015. Ich hoffe, wir haben Sie nicht allzu sehr beunruhigt und im Morgenfrühstück gestört mit unseren kritischen, bösen Analysen. Bammel, was wolltest du fragen? Ach so, ich war eigentlich, du hattest gerade die Pressemeldung so vorgetragen der Woche. Ich war so erfreut diese Woche über eine Pressemeldung hier in Barcelona. Es gibt schon seit vielen Wochen, Monaten so ein Gerangel um dieses Militärmuseum hier auf dem Montjuïc in Barcelona und was damit passieren soll. Jetzt gibt's doch ein neues Militärmuseum und ich konnte mich gar nicht einkriegen darüber, dass ich habe mich so gefreut. Ich habe gedacht, das ist doch mal eine wichtige Neuerung in einer gräflichen Hauptstadt Barcelona, dass wir jetzt hier ein neues Militärmuseum bekommen. Werner, hast du mal ein bisschen so dich damit beschäftigt und geschaut? Meine Frage wäre, was wisst ihr darüber, über diese Meldung? Aber so sehr habe ich mich nicht beschäftigt damit. Ich habe das mitgekriegt, nachdem sie also das frühere Militärmuseum da oben auf der Festung auf Montjuïc dann endlich geschafft haben, dort die Statue wegzukriegen, wo Franco auf dem Pferd saß. Und das war erst vor ein paar Jahren, ja, und jetzt offenbar ist das Wichtigste, damit wir aus der Krise rauskommen, wieder ein neues Militärmuseum aufzumachen, aber woanders, hier unten, ne? Also hier direkt neben uns praktisch soll das jetzt sein, ne? Und also gut, es ist nur ein Ausdruck dafür, dass eben die Rechte immer stärker wird und jetzt natürlich auch hier wieder demonstrieren will. werde sagen haben soll, nach ihrer Meinung. Und hier in Katalonien wird es jetzt verkauft als Beitrag von Katalonien, den Katalonien für Spanien leisten kann, hier Militärmuseum einzurichten. Ich kann dazu Folgendes sagen: Das ist eine Forderung von einem hohen General, dem Generalinspekteur des Heeres, des spanischen Heeres, der heißt Ricardo Álvarez Espejo, und der hat am 6. Januar, also am Dreikönigstag, eben gefordert, das Militärmuseum wieder zu eröffnen. Es gab nämlich schon mal auf dem Montjuïc ein Militärmuseum. Wenn ihr euch erinnert, vor 20 Jahren konnte man darauf gehen, die Kanonen bestaunen und sich auch informieren über die Geschichte ein bisschen dieser Festung, die hoch über der Stadt und über dem Hafen thront. Schon die Römer hatten da ihre Wurfschleudern aufgebaut, um feindliche Schiffe zu beschießen. Ist ja auch ein Beitrag zur Kultur, weil dann die Touristen, die können dann, haben doch einen weiteren Attraktionspunkt und können sich dann anschauen, Sammlungen von Armbrüsten und auch wie damals die frühen Leute umgelegt wurden und getötet wurden unter Franco mit der Garrote Vil, ja, solche Sachen, Panzer und vor allem auch Bleisoldaten. Also da soll ein Heer von 11.000 Bleisoldaten auch aufgestellt werden. Dazu ist noch anzumerken, dass das Militärmuseum, das der General vorschlägt, nicht auf den Montjuïc kommt, in die Festung, sondern in den Palast Portal de la Pau. Der ist also Anfang der Rambla, wo auch die Militärregierung ihren Sitz hat. Das heißt, während seiner Rede zu den Festakten des Verteidigungsministeriums am Jahresbeginn hatte dieser Mann also den progressiven Aufbau des Museums befürwortet. Und das wäre ein Beitrag Kataloniens zur spanischen Militärgeschichte. Wenn man das so hört und so sieht, weiß man natürlich, das ist eine Kraftgeste der bewaffneten spanischen Einheiten, um Katalonien zu zeigen, einfach wer Herr im Haus ist. Und die sagen, das sind immer noch wir. Wir, die Militärs, haben irgendwann das letzte Wort. Wenn es hart auf hart kommt, dann schicken wir euch eben die Panzer in die Straßen und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Diesen Schluss ziehe ich aus dieser Militärmuseumsgeschichte. Zweite Frage. Manometer, jetzt habe ich richtig gefordert hier. Ja, hier direkt um die Ecke von unserem Radiostudio am Plaza Real gibt es der Metrostation Raume Primero, ein hübsches Geschäft, La Colmena, so ein Süßwarenladen, Konditorei, der jetzt schon geschlossen ist, demnächst geschlossen wird. Wie einige andere der schönsten und ältesten Geschäfte hier in der Altstadt von Barcelona. Das hat was mit einer drastischen Mieterhöhung zu tun. Und darüber haben wir mit Dede neulich gesprochen und ich dachte, wir greifen dieses Thema nochmal auf, weil mich ärgert das ehrlich gesagt so maßlos wie vermutlich viele andere Menschen, die hier in Barcelona leben, weil eines der schönsten nicht-touristischen Attraktionen hier in der Altstadt ist eben, dass es so viele schöne alte Traditionsgeschäfte noch gibt. Und davon sind sehr viele jetzt von dieser Gesetzesänderung, die es seit dem 1. Januar gibt, betroffen. Dedi, vielleicht kannst du unseren Hörern noch mal ein bisschen genauer erklären, was das auf sich hat. Ja, es gab ein Gesetz, das war von einem sozialdemokratischen Minister, Boyer, der hatte zu Beginn der 90er Jahre folgendes Gesetz veranlasst, dass die traditionellen Läden in ganz Spanien, nicht nur in Barcelona oder Katalonien, nicht mit Mieterhöhungen verdrängt werden können und hatte die Mieterhöhung an die Inflationsrate gekoppelt. Dadurch haben diese Geschäfte im Laufe der letzten Jahre überlebt. Dieses Gesetz ist jetzt am 31. Dezember ausgelaufen. Da sind ungefähr 20.000 Geschäfte in ganz Spanien betroffen. Hier in Barcelona viele hundert. Wenn wir über die Plaza San Jaume gehen, seht ihr, da ist dieser Deulofeu, dieser Herrenausstatter, auf der Ecke. Gesehen? Deulofeu macht zu. Die werden irgendwann alle betroffen. Das Ganze ist so, diese Etablissements werden gnadenlos an internationale Investoren gehen. Das ist der Gesamtplan, der dahinter steht. Die Stadt wird sich in das verwandeln, was das Zentrum von Paris oder London schon ist. Da wohnt niemand mehr von der ursprünglichen Bevölkerung, aber wirklich absolut niemand. Das sind Hotels, teure Etablissements und ausländische reiche Finanziers, die diese Städte übernehmen. Dieser Prozess ist wahrscheinlich nicht aufzuhalten, aber es ist jetzt hier eben ganz drastisch passiert und jetzt merken es die Leute und kriegen es vor die Nase gesetzt. Also immer weniger von diesen alten traditionellen Geschäften, die ja zusammen mit den Bars, sagen wir, den eigentlichen Charakter von einer Stadt oder vom Zentrum von einer Stadt ausmachen, die werden jetzt eliminiert und was dann eben da reinkommt, ist dann Burger King oder McDonald's oder neue Hotels, ne, oder Edelrestaurants und ein weiterer Schritt dahin, was halt überall stattfindet. Ja, in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten sieht jede westeuropäische Großstadt gleich aus im Zentrum. Ja? Dann brauchst du gar nicht mehr Tourismus machen in Paris oder in London oder in Berlin oder Barcelona. Dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Ja, da. Contrabanda FM 91.4. Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Por la libertad de expresión. 24 años. Ja, dieser Zuckerbäcker, der unten auf der Ecke ist, an der Via Laietana, wenn wir die Calle Gibreteria runtergehen, zwischen Gibreteria und Jaume Primer, der wird jetzt auch zumachen. Der hat von 2200 Euro auf 20.000 Euro Monatsmiete seinen Mietvertrag erhöht bekommen. Und der meint, so viel Kuchen kann ich gar nicht verkaufen oder backen, um da überhaupt noch für die Miete zu arbeiten und zu leben. Das ist ein Beispiel, Mieten bis zu 2.000-3.000%. Das heißt von 700 Euro auf 30.000 Euro plötzlich die Miete. Stell dir mal vor, du lebst für 700 Euro, hast einen kleinen Laden und bekommst auf einmal 30.000 Euro. Das krallt sich dann ein Finanzinvestor mit Sitz auf den Cayman Islands. Na, jetzt bleibt mal locker, ihr beiden hier. Dafür können wir dann alle schön bei Starbucks Kaffee trinken. Und bei Mango und Desigual unsere Klamotten kaufen. Ja, ich sehe auch, du trägst die ständig. Die Kleiner Scherz. Bammel ist das Gegenteil von Desigual. Bammel, machen wir Schluss und kommen wir direkt zum Thema Kino. Was ja, fließender Übergang. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit, Viertelstunde, 20 Minuten. Wie sieht's aus? Viele Kinos gibt's nicht mehr hier in der Innenstadt von Barcelona. Das hat natürlich auch was mit den Mietpreisen zu tun. Und wir hatten neulich über die hohen Eintrittspreise in den Kinos gesprochen. Ich nehme das mal so als Steilvorlage hier für meinen kleinen Kultur- und Kinobeitrag für das Radio Niemandsland. Ich beginne mit einer Veranstaltungsreihe. Mirares Documentales heißt das, im Centre Cultural La Casa Elizalde. Das Centre Cultural La Casa Elizalde ist in der Calle Valencia 302, ist im Kulturzentrum und die haben eine ganz schöne Dokumentarfilmreihe am Start. Die geht noch bis zum 23. Januar. Leider gestern gab es einen schönen Dokumentarfilm über den Widerstand in der Barceloneta, das ist so ein Hafenstadtteil hier in Barcelona, wo sich gerade sehr viel bewegt. El Barrio de Defensar heißt er. Und ja, wie gesagt, der ist leider gestern gelaufen. Kommende Woche gibt es noch ein paar Filme am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. 23. Januar ist dann Schluss. Ihr findet im Internet viele Infos darüber. CasaElizalde.com. Der Eintritt ist gratis. Gratis ist ebenfalls ein Filmprogramm über einen Dokumentarfilm, der heißt Everyday Rebellion von den Riahi Brothers aus der Schweiz kommen die. Die haben vor ein paar Jahren einen sehr schönen Dokumentarfilm gemacht, der hieß Exile Family Movie, ein ganz großer Film war das. Und sie haben einen neuen Film am Start, Everyday Rebellion, der sich mit dem Widerstand von der Occupy-Bewegung über den arabischen Frühling bis zur bis zu den Indignados hier in Spanien beschäftigt und sich ein bisschen so in der Welt umschaut, was gibt's an schönen und neuen Widerstandsformen. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine spannende Sache ist. Der läuft am 27. Januar in der Biblioteca Villa Piscina in der Bibliothek dort und auch in vielen anderen Kinos hier in Barcelona. In der Bibliothek ist der Eintritt natürlich gratis. In den kommerziellen Kinos, wie zum Beispiel dem Zumzeig Cine, da läuft er am kommenden Mittwoch, glaube ich. Guckt mal im Netz, Rebellion Every Day heißt der Film, der hat eine eigene Website, oder ihr schaut unter Documental del Mes. Da gibt es viele Informationen in katalanischer Sprache über diesen Film. Der tourt durch die Kinos in Barcelona, ist spannend. Was gibt's noch? Ja, man kann sehr günstig im Moment ins Kino gehen, in das Programm Kino Texas, das habe ich mir mal rausgeschaut hier. Da gibt's täglich, egal ob Montag, Freitag, scheißegal welcher Tag, zum Eintrittspreis von 3 Euro, beziehungsweise mäßig 2 Euro, viele spannende Filme zu sehen. Die spielen nicht so ganz die aktuellen Programmkinofilme, sondern das, was schon mehr als 3 Monate aus dem Kino wieder verschwunden ist. Im Moment El Niño von Daniel Monzon und Magical Girl von Carles Vermuth. Zwei spanische, aufregende Filme, die vermutlich fest für den Filmpreis Goya, der ja hier im Februar verliehen wird, vorgemerkt sind. Ja, wie gesagt, im Texas, Kino für 3 Euro, schaut mal im Netz, die haben eine ganz tolle Website, leider natürlich auch auf Katalanisch oder zum Glück, wie man so will. Eintrittspreis 3 Euro, nicht ganz, in der Filmotheca kostet es 4 Euro. Auch finde ich eine sehr günstige Möglichkeit ins Kino zu gehen und da gibt's viele spannende Sachen diesen Monat zu sehen. Die für mich persönlich spannendste ist der Besuch von nicht Mika, sondern Aki Kaurismäki aus Finnland. Der ist am 20. und am 21. Januar hier zu Besuch und präsentiert Filme von Peter Bach. Das ist so ein Peter von Bach, Entschuldigung. So ein Cineast, Programmmacher, Dokumentarfilmer, der vergangenes Jahr im September gestorben ist. Und Aki Kaurismäki ist hier zu Besuch, um an diesen wichtigen Mann der Kinoszene zu erinnern und auch seine eigenen Filme vorzustellen. Werner. Zum Thema Filmotheken noch. 4 Euro im Prinzip, aber wenn du irgendwie einen Ausweis hast, Bibliotheksausweis oder Lehrer oder Student und so, sind es 3 Euro. Le Havre kommt da auch zweimal, nächste Woche von dem, und zwar am Mittwoch und am Freitag, aber dann auch noch andere. Man muss einfach da reingucken ins Programm von denen, für nächste Woche und da stehen dann unter anderem auch Ernest y Celestine auf dem Programm oder Faust, eine deutsche Volkssage. Hainun wird angeboten am Donnerstag Nachmittag um 18 Uhr und ganz gratis wieder umsonst natürlich wie jeden Sonntagabend um 19 Uhr in der besetzten Bank in der Travesera der Reihe Welchen Stadtteil wollen wir haben? Und das Allerbeste ist heute Abend, da sparst du dir sogar noch die Metro-Fahrkarte, weil du kannst zu Hause bleiben und dir das im Fernsehen angucken, und zwar im Kanal 33. Da gibt es den Film Ciudad Morta, also es bezieht sich auf diese Geschichte, die da passiert ist, Cuatro Efe, 4. Februar, wo vor ein paar Jahren ein Fest war, auch im besetzten Haus, und dann fiel ein Blumentopf runter und ist einem Polizisten auf den Kopf gefallen. Ich glaube, der ist nicht gestorben, aber schwer verletzt. Ja, also der musste dann auf Rente gehen. Die Polizei ging aber nicht rein in das Haus, um festzustellen, wer diesen Blumentopf da runtergeworfen hat, und hat dann willkürlich auf der Straße drei junge Leute festgenommen, die da vorbeigelaufen sind, also unten schon waren auf dem Gehsteig, und haben die dann gefoltert und am selben Tag, dann nachdem sie sie geschlagen und gefoltert haben, haben sie sie ins Krankenhaus gefahren. Und die wurden dann dort behandelt, und der Zufall wollte es, dass dann noch zwei andere junge Leute, die auch so ein bisschen freakig aussahen, auch da gewartet haben für eine Behandlung. Warum? Die sind mit dem Rad durch die Stadt gefahren, aber an einer ganz anderen Ecke, hatte überhaupt nichts zu tun mit diesem Hausbesetzer fest, und weil die halt so ausgesehen haben, haben sie die dann auch gleich festgenommen, und am Ende wurden alle fünf angeklagt und auch verurteilt zu mehreren Jahren Haft. Und eine Frau von denen, Patricia Hervas, die hat es dann einfach nicht mehr ausgehalten im Gefängnis, und beim Freigang hat sie dann Selbstmord gemacht. Und das ist so ein Skandal, der jahrelang von der Medienlandschaft hier in Katalonien totgeschwiegen wurde. Und erst, wo der Film dann gemacht wurde, Ciudad Morta, und wo der außerhalb von Katalonien dann einen Riesenerfolg hatte, erst jetzt sieht sich das katalanische Fernsehen gezwungen, den auszustrahlen. Also das ist heute Abend im Kanal 33 um 22.25 Uhr. Du hast gesagt, sieht sich gezwungen, weil David Fernandez von der linkskatalanistischen Partei CUP hat eigenhändig bzw. eigenständig bei der katalanischen Landesregierung interveniert und hat sie praktisch mit dem Finger darauf hingewiesen. Die wollten nämlich diesen Film verbieten. Dieser Film sollte eigentlich nicht ausgestrahlt werden. Und auf Druck eben dieser katalanischen Einheitsliste muss dieser Film nun kommen. Ist interessant, ein interessantes Detail. Sollte man zumindest sich ansehen. Also ich bin überzeugt davon, wenn der Film jetzt ausgestrahlt wird heute Abend, dass das... dann kriegen viele von unseren katalanischen Gutmenschen und Mitbewohnern überhaupt erstmal mit, was wirklich hier abläuft. Ja, und das wird in den nächsten Wochen interessant werden, wird nicht so brutal sein wie der andere Schock, wo dann die Jordi Pujol-Familie angeklagt wurde. Aber also wer das irgendwie machen kann, soll heute Abend zu Hause bleiben und sich das angucken. Ja, es geht also um Folter, Verrat, schmutzige Polizeiintrigen, Lüge und Menschen wirklich kaputt machen. Habt ihr den Film gesehen eigentlich? Weil ich fand den wirklich erstaunlich kritisch und auch erstaunlich spannend. Aber ich fand ihn auch sehr, sehr anstrengend, weil er viel, viel Informationen über das liefert, was eigentlich im Innenleben dieses Apparats passiert, dessen Handlanger, die Bullen, letztendlich Leute vermöbeln, die aussehen, als würden sie mit Blumentöpfen werfen, sage ich mal vorsichtig. Ja, ein spannender Film. Aber auf jeden Fall nicht ganz einfach anzuschauen. Und ich meine, er war damals auch auf Katalanisch. Also man muss schon ein bisschen sich vorbereiten und konzentrieren. Aber wenn es darum geht, komplexe politische Inhalte zu erklären, dann ist es eben einfach, wie in diesem Rest von unserem Leben, nicht immer ganz einfach. Schaut euch den Film mal an, der ist geil. Zum Abschluss möchte ich kurz auf zwei Filme hinweisen. Die habe ich beide noch nicht gesehen, aber die haben meine Neugierde erweckt. Das sind die Filme von Angelina Jolie und ihrem Ehegatten Brad Pitt. Es geht um diese Filme Herz aus Stahl und Unbroken. Die befassen sich beide mit dem Thema Zweiter Weltkrieg. Jeder aus einer anderen Perspektive. Und ich glaube, das ist ziemlich spannend. Beide Filme könnten kaum unterschiedlicher sein. Herz aus Stahl, so schreibt die Kritik, der seit 2 Wochen übrigens in den deutschen Kinos läuft, erzählt von Rache, Blutrausch und davon, wie der Krieg Männer zu Tieren macht. Unbroken dagegen ist ein großes Leidensepos, das den Durchhaltewillen feiert und von der Hoffnung getragen ist, dass die Menschlichkeit selbst die schlimmsten Qualen überleben kann. Ich weiß nicht, ob ihr von diesen Filmen etwas gehört habt und ob die überhaupt interessant sind für euren Kinogeschmack. Das ist jetzt eine andere Frage. Bammel, du? Ja, wenn du mich persönlich fragst, ich werde um diese beiden Filme einen großen Bogen machen. habe in diesem Zusammenhang 2 andere Filme noch am Start, die ich diese Woche gesehen habe. Der erste ist Cold in July, ein Independent Thriller von Jim Mickle. Kein Oscar-Kandidat, wie so viele andere Filme, die im Moment hier in Barcelona im Kino laufen. Ganz sicher kein Oscar-Kandidat, weil der viel zu düster, viel zu brutal und viel zu komplex ist, um so einen Preis zu gewinnen. Neben Sam Shepard und Don Johnson ist Michael C. Hall in der Hauptrolle zu sehen. Das ist ein Typ, den vielleicht Serienfreunde aus der US-Fernsehserie Dexter oder Six Feet Under kennen. Ganz kurz, eine mexikanische Kleinstadt, 1988, ein junger Mann, der sich gegen einen Einbrecher wehrt, wird zum Mörder und dadurch in einen Fall verwickelt, der sehr viel mit Polizeikorruption und düsteren Machenschaften zu tun hat. Und der Film hat mehrere Wendungen, wo man echt, sag ich mal, nicht mit rechnet. Der Soundtrack klingt so ein bisschen wie aus den 80er Jahren von John Carpenter. Ist richtig gutes Action-Kino, wenn man das so oldschool-mäßig vielleicht höchstens von Sam Peckinpah von früher kennt. Ich meine, so Querverweise erkannt zu haben. Die Coen-Brüder sind ganz sicher auch eine Inspirationsquelle für den Mann gewesen. Cold in July unbedingt anschauen. Der zweite Film, den ich gesehen habe und der mich noch viel mehr beeindruckt hat: Wie macht man das, 2 Filme an einem Abend im Kino schauen? Das geht im Bullisch, weil da gibt es am Kinoabend Kino für den günstigen Eintrittspreis von 4,50 Euro, weil wir ja die Taschen leer sind und uns schon öfter über diese Eintrittspreise hier in Barcelona unterhalten haben. Leviathan heißt der Film und da geht es auch sehr explizit um Menschen, die kein Geld haben. Leviathan ist ein Film aus Russland. Andrei Zviagentsev heißt der Regisseur und ich gebe mal kurz Inhaltsangabe an Werner rüber, weil der hat den Film auch gesehen und war, glaube ich, ähnlich beeindruckt wie ich. Werner, was hast du zu diesem Film zu sagen? Ich habe mir den auch angeguckt und hat mir auch sehr, sehr gefallen. Ich will eigentlich nicht viel verraten da zum Inhalt. Ja, es geht also irgendwo in einem kleinen Dorf da oben an der russischen Barentssee. Ein früherer Fischer, glaube ich, war der, wie der eben kämpft gegen die lokale Mafia. So eine Art Einzelkämpfer, der eben nicht aufgeben will, obwohl alles gegen ihn ist und gegen ihn spricht. Und so ähnlich übrigens der Film, den wir da letzten Samstag empfohlen haben, die Relato Salvajes, ja, im Grunde ist das auch so ein Relato Salvajes, so ein Wild Talk, ja. Und nur eben nicht so lustig wie dieser argentinische Film, sondern lustig, weiß ein bisschen ich auch nicht. Brutaler und realistischer eben auch. Ja. Ja, es geht eigentlich um das Michael Kohlhaas-Prinzip. Ne? Er will Gerechtigkeit. Ein Mann will Gerechtigkeit und geht bis zur Grenze von allem. Ja, nicht so lustig ist ein gutes Stichwort. Also es ist alles andere als lustig, was in diesem Film passiert. Ich habe schon lange keinen Film mehr gesehen, in dem so unmittelbar das ganze Unglück, das über einen Menschen hereinbrechen kann, über diesen armen Kerl hereinbricht. Und immer wenn man denkt, in diesem fast dreistündigen Film, 140 Minuten sind es genau, dann kommt es noch viel schlimmer. Und das Ganze ist wirklich erzählt in atemberaubenden Bildern aus einer Welt. Ja, man hat das Gefühl, man ist direkt an den Arsch der Hölle katapultiert, wenn man sich diesen Film anguckt. Und ja, ich fand ihn ausgesprochen spannend. Andrei Zwiaginzew heißt der Regisseur. In Deutschland ist er schon einigen Leuten Begriff, weil er vor ein paar Jahren, genau genommen 2003, relativ viele Filmpreise gewonnen hat mit einem Film, der hieß The Return. Unter anderem gab es da damals den Goldenen Löwen für ihn. In Cottbus hat er in Deutschland einen Filmpreis gewonnen. Und dadurch ist er vielen Leuten in Deutschland schon ein Begriff. Mir war der Mann bisher nicht bekannt. Aber auf jeden Fall ist er jetzt festnotiert in meinem Kinogedächtnis. Und ich hoffe auch bei euch, lieben Hörern. Ja, der steht auch bei mir auf der Liste. Ich habe hier übrigens den Trailer. Hören wir mal kurz rein. Nastrofje. Всякая власть от Бога. Где власть, там сила. Учу тебя, как юношу, честное слово. Я думаю, что сегодня не в нашу пользу, Сереж. Ja, man sieht also wirklich, man sieht schon, das ist großes Kino, da wird ein Mann unschuldig angeklagt, du hast das so kurz angedeutet, mehr wollen wir auch nicht verraten. Gut, abschließende Worte, meine Herren, wir müssen gleich raus, in wenigen Minuten kommt unser Kollege Albert mit seiner Sendung. Abschiedsrunde. Ja, ich habe zwei, drei Empfehlungen sogar noch fürs Wochenende und zwar sind ja im Moment, ich wundere mich immer, was hier los ist in Katalonien. Vor ein paar Tagen war noch zu lesen, dass jetzt die Zeit des Feierns, der Fiestas, des Essen und Trinkens vorbei sind und die Katalanen starten dann aber gleich wieder durch mit einer neuen Feier. Jetzt hier im Stadtteil Sant Antoni sind die Fiestas Mayores. Jeder Stadtteil hat ja hier in Barcelona seine eigene Fiesta Mayor und jetzt im Januar geht schon gleich wieder los mit einer Fiesta. Keine Ahnung, wie die das alle machen, aber es geht. Abschluss der Fiesta ist die Cabalgata de los Tres Toms am 24.01. So ein Umzug, in dem die Menschen aus San Antonio ihre Tiere vor den Wagen spannen, ihre Esel, was weiß ich, und so einen Umzug machen. Jetzt am Samstag, also heute, gibt's das San Antonio Reggae Splash. Da legen auf Hugh Brown, Donovan Kingay und Alex Bass. Das sind so katalanische Reggae-DJ-Größen, die mit ihrem Soundsystem da zu Besuch sind. Das wird sicher spannend. Und ein zweiter Musiktipp von mir wäre die Band Pellequería Canina. Das ist eine Punkband aus Madrid. Die spielen heute Abend in der Lupita de Raval. Das ist so eine kleine Bar in der Carretes, hier im Raval. Werden begleitet von so einer Noise-Punk-Band aus Barcelona. Die heißt Universe. Da könnt ihr auch hingehen. Lupita de Raval heißt der Laden. Das wären so meine Tipps fürs Wochenende. Vielen Dank, Bammel. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut. Danke, dass du hier warst. Bis nächsten Samstag, hoffe ich. Tschüss, Dame. Okay, also nochmal der Hinweis für heute Abend. Nicht weggehen, zu Hause bleiben, den Film angucken. 22.45 Uhr in Kanal 33, Ciudad Morta. Oder noch besser, runtergehen in die Kneipe an der Ecke und den Wirt fragen, ob er den dort spielt und mit den Nachbarn zusammen den angucken. Und sonst habe ich keine abschließenden Worte noch, nur noch ein Wort. Tschüss. Agur, tschüss, yo, meine Damen und Herren, halten Sie die Ohren steif, ein wunderschönes Wochenende. Bleiben Sie an den UKW-Empfangsgeräten, daheim in den Stuben. Jetzt gibt es noch mehr hörenswerten Stoff für die Ohren hier bei Contrabanda FM mit dem wunderbaren Albert mit seiner Sendung Musica del Ciclo Wind. Da gibt es einen Überblick über die Musik des vergangenen 20. Jahrhunderts. Old-fashioned, aber klassisch. Tschüss, agur, werden Sie glücklich. Порвем, Коля. Ну, рано утром выехали, хорошенько выпили, постреляли. Ah, zum Schluss natürlich, wie versprochen, eingangs versprochen, vom Album Das Märchen vom gezogenen Stecker, Niedeckens Bab, das Lied Alles, was ich zu jähen wör. Twist and Shout. Eine Hommage an die Beatles. Tschüss. So, also, das letzte Stück vor der Pause. Das ist erstaunlicherweise eine Bob Dylan Coverversion. Das ist ein Stück, das mochte ich eigentlich früher nicht besonders gerne, weil Bob Dylan singt da als 23-jähriger Falsett. Und wenn Männer Falsett singen, das fand meine Mutter schon nicht besonders gut. Meine Mutter hat damals, als sie die Bee Gees im Radio gehört hat, mich zur Seite genommen und sagt, höre mal, so singt doch keine Mann. Hey, meine Mutter hatte recht. Meine Mutter hatte immer recht. Okay. Es la mejor radio del mundo.